Magazin. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Magazin-Podcast. Heute haben wir wieder einen Gast, wie immer, Thorsten Runte. Hallo Thorsten. Hallo. Natürlich ist auch wieder Tobi dabei. Hallo Tobi. Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Reiden lässt sich entschuldigen. Die neue Installation seines PCs ist doch schwieriger, als er sich das vorgestellt hat. Und das hat ihm einige Kopfschmerzen gebracht. Martin lässt sich ebenfalls entschuldigen. Wollen wir sagen, wieso? Ja, wir wollen ihn doch jetzt denunzieren. Wir wollen das doch sagen. Er als Windows-Fanboy ist bei Apple oder umgekehrt. Nee, er als Apple-Fanboy ist bei Microsoft, genau. Also er ist der Spion bei Microsoft. Genau, bei winzig weich. Kommen wir zu den Feedbacks der letzten Sendung. Verglichen mit der vorletzten Sendung ging die gesamte Diskussion sehr gesittet und sachlich ab. Sehr schön. Im Nachhinein haben wir festgestellt, dass einige Punkte nicht klar kommuniziert wurden von uns, weil einige Leute das ein wenig falsch verstanden haben. Einige haben kommentiert, dass bot.be einfach ein neues Verzeichnis ist und wir doch genug Verzeichnisse haben und wir brauchen doch kein neues Verzeichnis etc. Das ist natürlich absolut richtig. Aber bei bot.be geht es nicht darum, einfach ein neues Verzeichnis zu machen, sondern für den Podcaster eine Möglichkeit zu finden, einfacher seine statischen Daten aktuell zu halten. Auch war einigen nicht klar, dass es da zwei verschiedene Richtungen im Moment gibt oder zwei verschiedene Diskussionen. Die eine ist die Feed-Diskussion, also die ganzen Metadaten der einzelnen Folgen, die vom Podlove-Projekt versucht werden zu standardisieren. Dort geht es um die Diskussion, wie soll dieser Standard aussehen, wie müsste dieser Feed geliefert werden, wo sollen die Daten abgelegt werden, Stichwort app.net, RSS, XML etc. Und die andere Diskussion ist eben die, ich sag mal, statischen Daten, also was für ein Podcast ist das, wer macht da mit, von wem produziert etc. pp. In diesem Bereich besteht natürlich auch die Frage, wo muss das abgelegt werden? Zentral, dezentral? Beides hat Vor- und Nachteile. Wie soll die Schnittstelle genau aussehen, damit die Daten von den einzelnen Verzeichnissen ausgelesen werden können? Und vieles mehr natürlich. Die Diskussion auf jeden Fall findet sehr dezentral statt. Da gibt es diverse GitHub-Verzeichnisse, wo fleißig diskutiert wird, auf app.net wird fleißig diskutiert, auf Twitter natürlich, etc. pp. In unserem Blog haben sich einerseits Venti vom Hackerfunk und Dirk vom Daimhard-Podcast gemeldet. Herzlichen Dank. Michael hat bereits einige Inputs umgesetzt, zum Beispiel den RSS-Feed etc. Einiges ist noch im Teststatus und wird sicher auch in den nächsten Tagen veröffentlicht werden. Zudem ist angedacht, dass es eine Diskussion auf Mumble gibt zu diesem Thema. Termin und Umfang und ob das Ganze verpodcastet wird etc. steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz fest. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Aber kommen wir jetzt zu unserem heutigen Gast. Thorsten! Ja, ich bin da. Ich habe so ein bisschen gesurft und habe herausgefunden, dass du, ich bin jetzt so frech und sage dein Alter, 41 Jahre alt bist. Ja, leider. Wieso? Das verbiete ich mir, dass du das leider nennst, weil ich bin noch älter. Ja, man nennt es ja was ja auch restblond bei mir. Okay, dann bin ich restbraun. Nee, ho, ho, ho, nee, anderes Thema. Da steige ich aus bei Restbraun. Ich beziehe das auf meine Haarfarben, auf nichts anderes. Dann habe ich auch gesehen, dass du seit 17 Jahren glücklich, mit Ausrufezeichen, das hast du noch betont, verheiratet bist mit Silke. Ja, wenn ich was anderes schreiben würde, würde ich einen draufkriegen. Ja, genau. Nein, wirklich glücklich. Ich bin glücklich verheiratet. Dann hast du drei Kinder. Ja, den Moritz, den Sebastian und die kleine Johanna. 13, fast 10 und Samstag geworden, 2 Jahre alt. Also hohe Gratulation, Emma. Ja, Der kleine Sonnenschein. Und dann hat es noch geheißen, du lebst von der Musik. Mhm. Du konstruierst und gestaltest Lautsprecherkomponenten. Jeder kennt einen Lautsprecher, ja? Und alles, was sich bewegt und nicht elektrisch ist, das stellen wir her. Also du nähst schwarzen Stoff da rein. Ich konstruiere das, dass andere Leute das nähen. Und das muss man konstruieren? Das muss man doch einfach tun. Du möchtest eine vernünftige Qualität haben, oder? Ja. Die Leute draußen möchten doch uns in einer vernünftigen Qualität auf die Ohren haben oder aus den Lautsprechern haben. Und wenn man da keine billige China-Ware kaufen möchte, sondern vernünftige Qualität, dann kauft bitte hochpreisliche Sachen. Kannst du das in wenigen Worten erklären, was da so speziell da rein sein muss? Also ich, alle meine Lautsprecher, die ich ansehe, die sind da einfach schwarz und die vibrieren, wenn ich das anmache. Also stelle ich mir jetzt nicht so kompliziert vor. Doch. Erklär mal. Das hätte ich sonst nicht studiert. Es kommt drauf an, mit welcher Leistung du reingehst und ob du zum Beispiel einen harten Ton haben möchtest, einen weichen Ton haben möchtest, ob du Blues hörst, ob du Jazz hörst, ob du jetzt Pop hörst, ob du zum Beispiel auf dem Kopfhörerbereich, ob du einen weichen Klang haben möchtest oder Heavy Metal haben möchtest, ob du einen geschlossenen Lautsprecher hast oder einen offenen Lautsprecher, ob du einen aktiven oder einen passiven Lautsprecher hast oder ob du, wenn du dich zum Beispiel in einem Auto reinsetzt mit einem Stern und machst die Musikanlage an, möchtest, hast du eine gute Qualität. Wenn du dich in einem, ganz bös gesagt, italienischen Kleinwagen reinsetzt, interessiert dich nicht, wenn da Quark aus den Lautsprechern kommt. Das ist einfach so. Du müsstest aber bei einem hochwertigen Auto eine vernünftige Qualität aus den Lautsprechern haben. Und diese hochwertige Qualität wird meistens in Deutschland produziert. Italienischer Kleinwagen, also du willst sagen, die Ferrari- und Lamborghini-Fahrer, die legen nicht Wert auf Sound? Ich glaube, wenn du einen Standard-Ferrari kaufst, hast du, glaube ich, hast du da überhaupt Lautsprecher drin? Braucht man im Ferrari eigentlich Lautsprecher? Du hast Lautsprecher, mein Nachbar hat einen Ferrari und der hat sogar eine Bose-Anlage drin, ja. Ja, die ist dann von uns. Die ist dann von euch, okay. Also wir haben so Kunden, die dann Endprodukt Bose, Hamakadon, Dynaudio, Elac und keine Ahnung. Also da konstruieren wir für die Komponenten. Also dieser High-Class-Bereich. Okay. Also arbeitet ihr eher bei großen Lautsprechern, so Konzertlautsprecher etc. oder für ganz kleine oder ist das eh egal? Wir in Deutschland produzieren dem Hi-Fi- und K-Bereich. Dann haben wir noch in England eine Firma, die stellt die P&A-Anlagen her. Was ist P&A? Professionelle Audio, also die großen Lautsprecher, die man Aha. im Konzert sieht. Und für Kopfhörer und so weiter, ist macht auch ihr oder das wird ganz woanders gemacht? Wir stellen ja nur diese Komponenten für den Lautsprecher her, die auch teilweise im Kopfhörer reinkommen. Aber dann sind das eben welche, die dann, also so ein Lautsprecher wird schon mehr wie 500 Euro kosten. Oh, oh, okay. Die Chinesen können auch Lautsprecher bauen. So ist das nicht. Die hören sich auch noch an. Aber wenn du jetzt einen Audio-Freak hast, der auch noch einen vernünftigen Plattenspieler mit einer vernünftigen Nadel da drin hat, die Platte alleine kostet 300-500 Euro und die hören die dann über ihre 30.000 Euro Anlage und dann hängt dann aber auch, sagen wir mal, so ein 30.000 bis 100.000 Euro Lautsprecher dran, damit die eine vernünftige Qualität haben. Ist das jetzt nur für Leute, die so ein absolutes Gehör haben? Würde ich als Halbtauber überhaupt auch einen Unterschied hören? Ja, du hörst auf jeden Fall Unterschiede. Das Grundrauschen hast du viel weniger. Du hast einen viel klareren Ton. Es ist natürlich, irgendwo ist eine Grenze da, was man nicht mehr hört, was eigentlich aber nur messbar ist. Viele von diesen Cracks meinen oder die sagen, sie hören's. Ich nicht unbedingt, aber man kann's messen. Und man hört aber wirklich, wenn man, sagen wir mal, so eine 300 Euro Lautsprecher hat oder man hört so einen 20.000 Euro Lautsprecher, da hört jeder einen Unterschied. Ob man es braucht, ist eine ganz andere Baustelle. Es kommt immer darauf an, Qualität oder Quantität. Wenn du nur noch oben so kleine Lautsprecher irgendwo unter der Decke hören, um Radio zu hören, da sehe ich auch nicht ein, dass ich da 20.000 Euro unter der Decke hänge. Aber wenn man sich jetzt vernünftig darauf einlässt, Musik zu hören, wenn man das zelebriert, wenn man nach 28 Minuten die LP umdreht, dann sollte man doch wenigstens schon halbwegs vernünftige Lautsprecher dran haben. Sonst hat's keinen Spaß. Wenn du zum Beispiel jetzt auch hier im Audiostudio eine Musik schneidest oder einen Podcast vernünftig schneidest, möchtest ja auch möglichst jedes Knacken raushaben, möchtest die Höhen vernünftig haben, vernünftigen Bass haben, der soll ja auch einen relativ echten Klang haben, wie auch die Stimme ist, und du möchtest jetzt nicht so einen günstigen Lautsprecher, der ist dann entweder zu sanft oder der hat zu viel Bass drin und sowas. Jeder hat ja einen anderen Lautsprecher und gerade beim Schneiden von Audios musst du schon einen relativ neutralen Ton haben, entweder auf dem Kopfhörer oder auf den Monitorlautsprechern. Der neutrale Ton, wie du das sagst, auf dem Kopfhörer zum Beispiel, weil die meisten brauchen Kopfhörer für das. Was sagst du, was ist so ein Preisrange für einen brauchbaren Kopfhörer? Zum Schneiden? Ja. Der günstigste Kopfhörer, den ich schon gesehen habe, war zum Beispiel der unglaublich 80 Euro teure JVC HARX900, weil den habe ich gerade zufälligerweise auf Ohren. Der ist ein geschlossener Kopfhörer, das ist auch ein günstig Kopfhörer jetzt mal. Da fängt's an, Spaß zu haben. Mhm. Zum Beispiel, es gibt ja diese Bass-Kopfhörer, die jetzt so modern sind, die auch oft bei so HTC-Handys dabei liegen jetzt, die heißen irgendwie Bass mit so einem B drauf, ich weiß nicht, wie die heißen. Du meinst Beats von Dr. Dre, meinst du? Ja, die würde ich ganz klar abraten zum Schneiden. Weil sie zu viel künstlichen Bass haben, oder was? Ja, die bauen zu viele künstliche, eine künstliche Atmosphäre da drin auf. Okay. Wenn man ein bisschen Geld anlegen möchte für einen vernünftigen Lautsprecher, sollte man schon in dem 300 Euro plus X hingehen. Also du sagst Kopfhörer so ab 80 und Lautsprecher ab 300. Nee. Sagen wir mal so, der JVC, das war wirklich eine Ausnahme, die ich gehört habe. Ah, okay. Ich habe bestimmt 50, 60 Kopfhörer durchgehört. Ja. Und dann, ja, nimm mal den. Und ich höre den auf und hat mir gar nicht gesagt, was. Oh, der ist aber gut. Und sagt er, ja, der kostet 80 Euro. Ja, gut, den nehme ich erstmal mit. Die anderen Kopfhörer, die ich gehört habe, die ich auch gut fand, wo dann auch welche unten hängen, da sind schon so ab 300 Euro Aufpreise. Mein Mikrofon ist nicht so teuer. Wenn man eine vernünftige Sprachaufnahme haben möchte, ich benutze zwar jetzt hier auch so ein USB-Mikrofon, aber um eine vernünftige Sprachaufnahme zu haben, zu wollen, sollte man da auch um die 300, 400 Euro ausgeben für ein vernünftiges Mikro. Ja, ja, für Hörspiele und so weiter. Aber also die wenigsten Podcaster setzen Mikrofone ein, die über 200 sind, würde ich jetzt behaupten. Also bei mir haben sich natürlich einige schon bei meinem Podcast beschwert, aber wir nehmen ja meistens über einen MP3-Rekorder auf, weil wir ja Interview-Podcasts machen. Und darum lege ich jetzt auch nicht so einen riesen Wert darauf, dass mir jetzt so ein 300-Euro-Mikrofon hier hinzustellen. Ja, klar. Weil wenn wir eine Aufnahme machen, wie jetzt, nehmen wir über Mumble auf, also übers Internet auf, ob ich da jetzt ein 50 oder 80 Euro Mikrofon dran habe oder ich habe ein 300 Euro dran habe, das ist auch egal. Dann ist mal die Leitung schlecht und dann bricht die mal ab bei Skype oder sowas. Da kommst du wirklich bei den meisten Podcasts auf den Inhalt an und nur zweitrangig auf die Qualität. Die Qualität muss stimmen, klar, aber ob das jetzt eine High-End-Qualität ist, interessiert sowieso keinen. Weil die hören das über ihren kleinen Kopfhörer, meistens noch in ihr Kopfhörer, der irgendwie beim Handy dabei lag. Und von denen haltest du gar nichts? Ich benutze auch meinen, weil Apple baut gute In-Ear-Kopfhörer. Aber ich habe lieber einen vernünftigen geschlossenen Kopfhörer dann. Aber du würdest Podcasts nicht über diese In-Ears hören? Selten. Gut, ich höre meistens Podcasts im Auto. Ja gut, ich nehme jetzt an, du hast eine Wahnsinnsanlage in deinem Auto. Ja. Aber nur deswegen, weil in meiner alten A-Klasse es standardmäßig eine Bose-Anlage verbaut wurde. Mal weg von den Lautsprechern, da können wir eine separate Folge dazu machen, da gibt es sicher noch sehr viel dazu zu sagen. Wo ich so durch Google gesurft habe nach dir, habe ich auch herausgefunden, deine Familie ist total im Netz zu Hause. Also deine Frau habe ich gesehen, die hat einen Shop für Kinderkleider, Kindermützen und Taschen, habe ich das gesehen. Ja, also meine Frau betreibt Kleinkinder, Mützen, kleine Kleidchen und dann auch ganz erfolgreich die Spielbatüt. Das ist eine Tasche, wo man Sandspielzeug reintun kann, die meistens ja dann, wenn man auf dem Spielplatz war, nass sind. Und wenn man dann nach Hause geht, macht man das ganze Auto nass und versaut sich das ganze Auto oder den ganzen Hausflur. Und in der Tasche bleibt dann alles drin, kann da drin theoretisch auch trocknen, weil die ist vernünftig gefüttert und sieht aber auch noch qualitätsmäßig sehr gut aus. Und ist auch gar nicht so teuer. Spielbatüt. Oder hannasdreams.de. Haben wir natürlich alles verlinkt in den Shownotes. Sie hat aber auch schon einen Podcast gemacht. Ja, sie hat gepodcastet. Und zwar hat sie damals angefangen, 16.06.2006, wow, irgendwie 6, ne? 666. Und zwar, unsere beiden ersten Söhne sind Frühchen. Unser Großer war sogar 3 Monate zu früh und nur 960 Gramm schwer. Also eine Milchdose ist schwerer. Unser Kleiner war da nur 1 Monat zu früh. Und da waren natürlich Fragen, wir als Frühcheneltern, was machen wir mit der abgepumpten Milch? Wo kriegen wir Klamotten her? In der kleinen Größe, überall kriegt man ab Größe 50 alles mögliche, aber wo kriegt man Größe 38? Wie geht man mit so einem Kind um? Das sind so allgemeine Fragen, die konnte damals noch keiner beantworten. 2006 war das Podcasting ja relativ in den Kinderschuhen, sage ich jetzt mal. 2005 ging es ja so in Deutschland so los. Die Internetseiten waren nicht wirklich informativ. Und so haben wir dann einen Blog aufgemacht und meine Frau hat eben den Frühchen-Podcast gemacht, wo sie dann die Sachen verarbeitet hat und aber auch anderen Frühcheneltern eine Hilfe gibt. Wir bekommen heute noch Rückmeldungen, ja, der Podcast, der hat mich weitergebracht, der hat mich durch meine schwere Zeit im Krankenhaus gebracht. Wir sind ja 4 Monate auf Kinderintensivstation gewesen und daher kennen wir die Situation ja, wenn heute mal Eltern uns anmelden, wir haben auch ein Frühchen, was sollen wir machen und sowas. Also da, obwohl wir den schon seit Jahren nicht mehr macht, ist er immer noch online und wird auch immer noch gut runtergeladen und gehört. Aber das ist eben so ein spezielles Thema, das ist eben Frühcheneltern, die sowas hören, die sowas suchen. Sobald man Frühchen bekommt oder weiß, das erste Wort, das, was man bei Google eingibt, ist Frühchen. Jetzt wird man totgeschmissen, aber damals, 2006, waren das Ganze 2 Seiten. Ich weiß nicht, wie viele Einträge heute über Frühchen gibt. Also, die geht in die Tausende. Und darum wollten wir einfach nur die Informationen, die wir damals mühselig gesammelt haben, weitergeben. Beziehungsweise meine Frau hat das damals gemacht. Und so bin ich dann auch zum Podcasten gekommen, weil meine Frau saß vor dem Mikro und dachte, irgendwie möchte ich auch sowas machen. Also deine Frau hat dich zum Podcasten gebracht? Ja, so ungefähr, ja. Und du hast hier jetzt auch noch deinen ältesten Sohn Moritz zum Podcasten gebracht? Ja, ich habe ihn gezwungen, ja. Du hast ihn gezwungen. Da kommen wir noch detailliert darauf zurück, nämlich den Fragenzeichen Kidspot. Und ich denke, es ist ja nur eine Frage der Zeit, bis du deine 2 anderen auch noch dazu zwingst. Und Johanna ist ja gerade 2 geworden, das dauert noch ein bisschen, die kann ja nicht mal sprechen. Ach ja, das können viele nicht, die podcasten, das spielt keine Rolle. Wieso ist deine Familie so netzorientiert? Redet ihr überhaupt noch miteinander oder twittert ihr nur noch miteinander? Also ganz komisch, ich kenne mich mit Twitter überhaupt nicht aus. Ja, dann halt via Facebook, ist ja egal wo, aber... Ja, sagen wir, ganz bös gesagt, ich brauche unbedingt, wenn irgendjemand da draußen ist, der mir Twitter vernünftig beibringen kann. Ich habe davon keine Ahnung. Ich weiß, dass man da irgendwie retweeten kann und was nicht noch alles. Bei mir sind meistens die Twitter-Accounts verknüpft mit meinem Facebook-Account und was ich bei Facebook reinkommt, automatisch da. Das ist eine schlechte Idee. Ich komme da irgendwie nicht zurecht. Entweder bin ich zu alt oder ich weiß es nicht. Aber zu alt kann ich ja nicht sein, oder Rico? Nee, das bist du grundsätzlich nicht, weil sonst ja, ist das ja ein Eigentor, das ist schon klar. Aber ich habe es auch kapiert, wie Twitter funktioniert. Also musstest du ja sicher auch können. Ja gut, ich habe Twitter überall. Ich habe es auf meinem iPhone, ich habe es auf... Ich benutze es aber auch. Ich lese es ja auch manchmal. Weil dann, es gibt ja noch so ein ganz komisches Ding, das nennt sich ja irgendwie Google Plus da. Da ist ja noch schlimmer. Aber okay. Also ich bin eher bei Facebook zu Hause. Aber ihr seid schon alle irgendwo sehr audiophil, sage ich jetzt mal. Also du kommst aus der Musikszene heraus, bist jetzt im Podcasten, hast mit Lautsprecher zu tun. Ja, ja, ich habe früher ja aktiv Musik betrieben, habe mal irgendwann Klavier und Gitarre gespielt. Oder ich spiele ja immer noch Gitarre, aber meistens heute nur noch Weihnachtslieder. Und früher habe ich das schon fast täglich gemacht. Aber Musik ist eigentlich eine Einstellung, ist ein Leben. Ich nehme mir 3 Wochen Zeit, wenn ich zelten gehe. Wir gehen einmal im Jahr zelten. Und da versuche ich eigentlich alles, was Audio ist, beiseite zu lassen. Einfach nur sich wieder zurück auf die Natur einzulassen und nicht unbedingt immer den Kopfhörer auf den Ohren, nicht immer das Autoradio an oder das Radio im Büro an, weil es eigentlich das Erste, was ich im Büro mache, ist Kaffee kochen und Radio an. Man hat eigentlich immer Musik auf den Ohren. Oder ist das bei euch anders? Musik habe ich eigentlich fast nie auf den Ohren. Genau, Podcast habe ich permanent auf den Ohren. Und bei Musik kann ich absolut abschalten. Ich kann mich 100% auf die Arbeit konzentrieren und einfach nur die Musik auf den Ohren, und die schirmt mich da auch von meinen Arbeitskollegen praktisch ab. Ja, also ich kann auch nicht, wenn ich Texte schreiben muss und da quasselt mir jemand ins Ohr, dann bekomme ich ein Chaos, das geht nicht. Dann brauche ich auch Musik. Aber du hast so angefangen zu podcasten so rund Mitte 2006, ist das richtig? Meine erste Folge ist am 24.06.2006 online gegangen. Jetzt musst du noch sagen, welcher Podcast das ist, weil du hast ja ganz viele. Also, welcher war der erste? Der Sport mit Bauch Podcast. Und zwar habe ich den angefangen, ich habe aktiv Sport getrieben, oder ich treibe aktiv Sport. Und ich versuchte, in 4, 5 Folgen waren das damals erst auch nur, die Sachen, die ich gemacht habe, den Leuten beizubringen. Zum Beispiel Rudern, Drachenfliegen, Buggy fahren oder sowas. Und das hat sich dann irgendwann, habe ich keine Lust mehr gehabt und keine Themen, also irgendwie auch keine Zeit mehr gehabt. Und dann habe ich das Konzept komplett umgestellt und habe daraus ein Kneipengespräch gemacht, wo ich mit Leuten spreche über ihre Sportart, Leben und Tätigkeit. Als ob man sich in der Kneipe trifft und dann sagt, ey, machst du irgendwie Sport und was machst du eigentlich? Erzähl mal. Und wenn man so ein Kneipengespräch mitkriegt als Person, die daneben sitzt, sind die Ohren doch immer ein bisschen größer geworden. Und genau diesen Voyeurismus wollte ich in diesen Sport mit Bauch Podcast jetzt weiterführen. Das heißt, du bist jetzt auch Sofasportler? Ich war Ruderer, sehr aktiv, und betreibe noch Kampfsport. Ah, also du machst schon noch Sport. Aktiv ein bisschen weniger wegen ein Sprunggelenksbruch, aber ich fange jetzt auch wieder an, aktiv Sport treiben. Bei diesen Kneipengesprächen, ich stelle mir das jetzt einfach so vor, dass ihr, so wie ich das bei mir um die Ecke in der Kneipe erlebe, da sitzen 4, 5 Leute halb betrunken herum und fluchen über den Schiedsrichter des letzten Nationalspiels. Da ich keine Ahnung von Fußball habe, kann das mir nicht passieren. Ich weiß, da sind 3 in Trauer, glaube ich, die da auf dem Platz rumlaufen, oder? Also meistens versuche ich schon, nur eine Person da zu haben. Maximum 2 Gesprächspartner. Und wenn man mehr wie 3 Leute mit Nebengeräuschen dabei hat, kriegt man die Leute nicht mehr auseinander. Man muss auch die Leute, die stimmenmäßig auseinanderhalten können. Wenn sich dann auf einmal 4 oder 5 Leute unterhalten, kann ich es nicht mehr auseinanderhalten. Wer hat jetzt was gesprochen? Aber dann seid ihr einfach zu dritt und flucht über jetzt in deinem Fall nicht über den Fußball, sondern im Kampfsport gibt es ganz sicher auch irgendwas, was man darüber fluchen kann. Meine erste Folge über Gumdug, ja, genau. Letzte Zeit hat sich rausgestellt, da ich in der Comedy-Szene ein paar Leute kenne, dass sich das jetzt rauskristallisiert hat. Ich habe die Leute angeschrieben und angesprochen und die haben gesagt, klar, machen wir. Weil ich wollte auch ein paar Leute haben, die etwas bekannter sind, um meinen Podcast ja ein bisschen zu pushen. Eben, das ist mir jetzt eben auch gefallen, als ich so die Liste durchgesehen habe. Du hast da einige sehr prominente Leute dabei. Ja, kannst du gleich mal so ein bisschen aufzählen? Wer sind so die Highlights, die man kennen muss? Also du kennst also Tobias Wahlen, kennst du also? Ja. Den Nationaltorwart in Rollhockey, der auch zufälligerweise hier in Duisburg wohnt. Ja, kenne ich zufälligerweise. Den Tackleman, den kennt man, den Uwe Baldner als Podcaster zum Beispiel. Den habe ich genommen, weil der auch Sportreporter war. Dann aus dem Comedian-Bereich zum Beispiel Konrad Stöckel. Das ist aber Moment jetzt, gerade bei Konrad Stöckel, das ist doch dieser verrückte Typ. China Böller im Po, genau. Ich weiß nicht, jetzt vielleicht unterstelle ich dem etwas, aber sportlich sieht der ja jetzt wirklich nicht aus. Der Konrad treibt Sport und zwar EPS. Ah ja? Der dachte, er sagt, sucht sich einen Sport aus, wo er relativ wenig machen kann, weil er ist ja auch nicht der Schlankste. Und dann hat er sich so Elektrostimulationssport ausgesucht. Ja, nur er hat dann mitgekriegt, das ist richtig Arbeit. Und über dieses EPS haben wir dann auch gesprochen. Der Sport mit Bauch Podcast ist im Anführungsstrichen nur ein Sportpodcast. Ganz einfach, weil der Name fand ich einfach zu cool, weil unten drunter heißt das ja, den Sport habt ihr, den Bauch hab ich. Und dass ich einen Bauch hab, kann ich nicht Naja, ich habe einen. Und es macht natürlich Spaß. Zum Beispiel mit Ausbilder Schmidt, also Holger Müller. Der hat nur erzählt, dass er mit dem Taxi zum Fitnessstudio fährt. Dann haben wir aber uns über seinen Auftritt in Afghanistan unterhalten. Weil der ist als Ausbilder Schmidt in Afghanistan vor der Truppe aufgetreten und auf die Bühne gegangen. Moin, ihr Luschen! Da sind alle aufgestanden. Moin, Chef! Kann man übrigens auf YouTube, wenn man das googelt, das findet man auch, diesen Auftritt. Absolut genial. Daraus hat sich dann auch ergeben, dass wir ein bisschen vom Sport weggekommen sind und mehr die Themen, die Leute auch vorstellen. Es interessiert keinen, ob da der Ausbilder Schmitz, wie viel Kilo er auf seiner Hantel trägt. Klar, ich habe auch einen Bodybuilder, was sehr interessant war, einen Bodybuilder, wie er trainiert, mit ihm gesprochen. Ich nehme Sportler auf, wenn die wirklich die Themen gut sind. Der ist auch relativ unregelmäßig, also ich versuche einmal im Monat mal so eine Folge online zu stellen von dem Sport mit Bauch, aber es müssen gute Themen sein. Ich versuche immer eine Sportfrage zu stellen. Ne? Zum Beispiel, ich habe jetzt für den anderen Podcast, den neuesten von mir, den 3-Fragezeichen-Kids-Pod, habe ich die Gruppe Nepomuk interviewt in Dortmund. Die haben das Intro zur Verfügung gestellt, was wir da spielen, das Lied Reckless. Und die haben eigentlich relativ nichts mit Sport zu tun, sondern es ging mir da um die Gruppe, um die Musikgruppe, wie die Musik machen, warum die nicht bei der GEMA sein wollen und sowas alles. Das ist der nächste Sport mit Bauch-Podcast. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist der Sport eigentlich nur ein Vorwand für einen guten Titel. Ja, genau. Also es war früher mal, dass ich über Sport mich unterhalten habe. Klar werde ich immer noch Sportler interviewen, wenn ich Sportler bekomme. Aber viele Sportler sagen eben, ach nee, ich treibe meinen Sport, aber lass mich doch mit so einem Kack in Ruhe. Wie haben das deine Hörer so hingenommen, dass du so einen starken Wandel vollzogen hast von einem traditionellen oder üblichen Sport-Podcast, wie er früher war, zu einem normalen Gesprächs-Interview-Podcast, also mit weniger Sportthemen? Kam das gut an oder gab es da irgendwelche Verstimmungen in der Hörerschaft? Durch die Promis habe ich eigentlich mehr Hörer bekommen jetzt. Das hat die Hörerschaft auch so hingenommen, dass es jetzt quasi nicht mehr so sportbezogen war, sondern so gemischt, sage ich jetzt mal. Es hat sich keiner beschwert. Okay. Also ich kriege manchmal eine Rückmeldung, hey, kannst du mir den Kontakt herstellen, was ich nicht tue? Ich habe zwar die privaten Telefonnummern teilweise auf mein Handy jetzt von den Leuten, die ich dann dadurch kennengelernt habe, aber ich werde die auf keinen Fall rausgeben. Was natürlich dann bei sagen, ja, ich kenne den auch, kannst du mir die Nummer geben? Das heißt, wenn du den kennst, warum, dann hast du doch die Nummer. Ja. Ich möchte noch mehr über deine anderen Podcasts wissen. Also du hast zuerst mit Sport mit Bauch angefangen. Und was war der nächste? Mein ältester Sohn hatte damals gefragt, welche Hörspiele er hören kann abends. Und dann habe ich mir so überlegt, was kann er hören? 3 Fragezeichen, TKKG, 5 Freunde und sowas alles. Also irgendwie, was man zu Hause rumstehen hat. Was man ja irgendwann mal digitalisiert hat, weil ich gebe meinem Sohn keine CD in der Hand, wenigstens nicht in dem Alter, sondern habe den kleinen MP3-Player gegeben, den er dann an seine Anlage da anschließen konnte, weil die CDs eben schneller kaputt gehen. Und dann habe ich mal reingehört und dann bin ich bei den 3 Fragezeichen hängen geblieben und dann habe ich die auf der Arbeit gehört. Immer so mit einem Knopf im Ohr oder auch manchmal über Lautsprecher. Dann saß jemand hinter mir, wir hatten einen Diplomanten, hat ja gesehen, dass auf meinem Monitor da das Cover abgebildet war und dann so, ja, die Folge habe ich auch gehört und dann haben wir uns in der Pause unterhalten. Ich sagte, ich habe sowieso einen MP3-Rekorder da stehen, warum setzen wir uns nicht zusammen, hören eine Folge und machen eine Besprechung raus? Machen wir einen Podcast von. Erstmal hat er sich ein bisschen gesträubt, aber dann sagte der Fabian, okay, machen wir. Ja, und seitdem haben wir uns dann fast regelmäßig jede Woche getroffen und eine Folge aufgezeichnet. Und daraus ist dann der Fragezeichen-Pod entstanden. Der ist ja ziemlich bekannt geworden. Ja, wir haben zurzeit so 550.000 Downloads insgesamt. Also die meisten Folgen sind so um die 60.000. Am durchschnittlich sind wir so bei 20.000, 25.000 Downloads pro Folge. Das ist schon sehr ordentlich, ja. Das ist sehr gut, ja. Natürlich haben wir auch Folgen, die uns am meisten Spaß machen, wieder Interviews, zum Beispiel dann mit den Sprechern oder mit den Machern Wir haben mit Hennes Bender aufgenommen, wir haben mit Oliver Rohrbeck, also den Justus Jonas, den ersten Detektiv, ein Gespräch aufgenommen. Gruppe Jupiter Jones. Jupiter Jones ist der Name im Englischen von Justus Jonas. Also sind auch sehr drei Fragezeichen affin. Und die Folgen, die uns am meisten Spaß machen, weil wir das Interviews sind, die werden am wenigsten downgeloadet. Die sind so bei 10.000, 15.000. Komischerweise sind die Besprechungen viel mehr in den Ohren von den Hörern als die Interviews. Trotzdem machen wir weiter Interviews, weil die machen uns Spaß. Du willst ja sagen, wenn du ein Interview mit Oliver Rohrbeck hast, dass das weniger gehört wird als eine Besprechung? Das ist aber ein Ding. Oliver Rohrbeck Besprechung ist die geringste Downloadzahl des ganzen Podcasts. Obwohl, das ist ja eigentlich die Leitfigur von den drei Fragezeichen. Wir waren so nervös, wie wir den in Köln getroffen haben, weil wir haben das erste Interview mit dem heiligen Gral der drei Fragezeichen. Der Andreas Fröhlich und der andere Kollege, den Namen vergesse ich immer. Was? Jens Wawelitsch. Genau, das sind ja so Leute, die eigentlich mehr so nicht so in der Öffentlichkeit stehen wie der Oliver Rohrbeck. Das ist so gefühlt, nehme ich das jetzt wahr. Also ja, Oliver Rohrbeck tritt auf mit der Loscher Lounge und bringt auch jedes Mal die neuen Folgen online. Aber Andreas Fröhlich ist der meistgebuchte Werbe- und Synchronsprecher in Deutschland. Wenn du einen Werbeblock siehst im Fernsehen, wirst du 100%ig Andreas Fröhlich und zu 80% den Jens hören. Also die beiden sind, glaube ich, so die bekanntesten Synchronsprecher, die wir so haben noch. Ja, wenn man die, wie wir jetzt über ein Jahr oder über fast eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahren, die Stimmen immer im Ohr hat, man hört die Stimmen überall raus. Ob das jetzt eine Werbung vom Autoreifenhändler ist oder eine Versicherung. Lustig ist, wenn man einen Werbeblock im Fernsehen guckt und hört alle drei Sprecher hintereinander. Das macht natürlich Spaß. Da ist man ein bisschen sensibel geworden. Also ist auch so, wenn wir jetzt eine Drei-Fragezeichen-Folge hören, achten wir auf ganz andere Sachen als früher. Weil früher hat das uns nur berieselt. Und jetzt achten wir darauf, oh, wo ist denn der Fehler? Nicht unbedingt Fehler, aber was können wir hinterher im Podcast sagen? Ist natürlich auch ein bisschen schade, aber dafür gibt's auch andere Hörspiele, die man sich hören kann, um einfach nur berieseln zu lassen. Oder nette Podcasts, wie zum Beispiel hier auch mit Podcaster machen. Der Fragezeichen-Podcast, sehr erfolgreich, und darum hast du beschlossen, dass der Kinder kriegt. Jein. Nicht. Beschlossen, ja. Wir wollten immer auch die drei Fragezeichen-Kids besprechen. Wir besprechen die drei Fragezeichen, den drei Fragezeichen-Pod, aus der Sicht von Erwachsenen. Wir als Erwachsene hören ja ein Hörspiel ganz anders wie die Kinder. Mhm. Nur, wenn ihr die drei Fragezeichen-Kids hört, die sind speziell für kleinere Kinder gemacht. Wenn wir dann aus der Sicht Erwachsene ein Hörspiel besprechen, was zwischen 6 und 9 Jahre oder 12, maximum 12, da ist, das kannst du nicht machen. Das ist, die Philosophie hinter diesen Hörspielen ist ja eine ganz andere. Die sind ja nicht für Erwachsene. Du sträubst dir manchmal die Haare, wenn du das, die Zusammenhänge hörst. Im jetzt Folge 2, die wir jetzt bald online kommt, haben die Beatles auf einmal in Rocky Beach ihre ersten Auftritte gehabt. Ja, genau. Und da muss man ganz klar sagen, aua, als Erwachsener, aber als Kind interessiert dich das nicht. Wir zerreißen die ja nicht, die Folgen, weil wir besprechen die ja. Dachten wir erst, wir sollten die Folgen, wenn wir die besprechen, dann immer mit einem Kind aufnehmen, als Gastcaster. Und dann hatte ich bei dem Fragezeichen-Pod die Spezialfolgen zu Weihnachten gemacht, wo wir jeden Tag eine Folge rausgebracht haben, den Adventskalender. Da habe ich ja Podcaster angemailt und angeschrieben, aber auch Privatpersonen, die ich so kenne. Und darunter war dann auch die Mitcasterin, die jetzt bei den drei Fragezeichen Kids-Pod ist. Die Jane hat sofort gesagt, ey, das möchte ich weitermachen. Ich möchte nicht nur die eine Folge machen, ich möchte auch weiter. Und daraus hat sich dann ergeben, dass ich versuche, mich hinterher komplett nach der zweiten, dritten Folge rauszuhalten aus dem Podcast und nur die 2 12-Jährigen, die drei Fragezeichen Kids, besprechen. Es ist mehr Wahrheit drin, wenn die 12-Jährigen darüber sprechen, als wenn 2 40-Jährige darüber sprechen. Also das ist Jane und Moritz, die eigentlich die zentralen Sprecher sind. Also mein Sohn, ja. Also Jane von Janes Wilde Welt bei YouTube, die macht super Videokanäle. Die Webseite ist sehr zu empfehlen. Schaut da mal rein, ist wirklich gut. Ja. Wie sieht das aus? Also wenn 2 12-Jährige podcasten, geht das gut? Die erste Folge von den Fragezeichen Pott habe ich in eine Tonne getan, weil die kann man sich einfach, die werden wir nie senden. Nein, die werden wir nie senden. Bei den Fragezeichen Kids Pott habe ich jetzt die erste Folge online gestellt. Man hörte auch, ich bin viel zu dominant in dieser Folge. Die Schnitte, die sind extrem. So einen Podcast hätte ich als Fragezeichen-Pod nicht online gestellt, aber als Kinder-Podcast schon, weil das sind erstens Kinder, die sollen das lernen. Die sollen lernen, wie man vor dem Mikro spricht, dass man sich anguckt beim Sprechen, dass man die Leute aussprechen lässt und nicht einfach reinspricht. Gut, es gibt andere Podcasts. Also alles, was du jetzt gesagt hast, machen wir ja alles auch nicht. Ja, genau. Aber das ist ja eine andere Klientel. Außerdem, wenn ich überlege, dass ich die erste Folge des Fragezeichen Kids Pod haben wir aufgenommen, 1:45 und 22 Minuten inklusive Musik habe ich online gestellt. Oh. Mhm. Aber die müssen es lernen und die können nur lernen, wenn sie sich auch selbst die Fehler auf Ohren bekommen. Dann sehen sie selbst, oh, da war ich nicht so gut. Das ist mehr Lernen, als wenn ich denen das sage. Vorher hast du mal gesagt, du hast deinen Sohn dazu gezwungen. Nein, ich habe ihn nicht dazu gezwungen. Und jetzt hast du dazu gesagt, sie müssen es lernen. Also meine Kids würden irgendwo schreiend davonrennen. Beide Kinder möchten und wollen den Podcast machen. Und das sagst nicht nur du als Vater. Sie wollen den Podcast machen. Das ist richtig Spaß für die. Uns macht das ja auch Spaß, einen Podcast zu machen, sonst würden wir den nicht machen. Nur wenn du einen Podcast machst, dann soll auch eine vernünftige Qualität irgendwann rauskommen. Und ich möchte schon die Kinder dann so weit haben, dass die wirklich die ersten Podcasts, okay, die sind dann, ja, sagen wir mal so, zu 50% gut, aber irgendwann möchte ich die auf 90% haben. Ich möchte den Podcast ja auch mit ruhigem Gewissen jemand anders vorstellen. Man braucht so 3-5 Folgen, bis die beiden sich 100%ig eingespielt haben. Ja, mindestens, ja. Ja, Nachwuchs brauchen wir unbedingt. Die kennen die Philosophien ja noch nicht, die hinter so einem Podcast stehen. Dass man die Hand, die einen bezahlt, jetzt nicht abbeißt oder schlecht macht. Oder dass man keine Beleidigungen da reinbringt. Und weil das ist ja immer noch unsere Lieblingshörspiel, was wir besprechen. Und wenn man dann sagt, oh, das war total Mist. Und dann Kommentare ablässt, die vielleicht beleidigend gegenüber dem Produzenten sind. Da sollte man schon die Finger drauf machen. Dann sollten die das mindestens anders formulieren. Und das wissen die noch nicht, wie sie das machen. Und das müssen sie lernen. Vielleicht schaffe ich ja meinen Sohn dazu zu bringen, dass er seine eigenen Podcasts hinterher auch schneidet. Weil bis jetzt muss ich es tun. Leute, die schneiden können, brauchen wir auf jeden Fall. Mhm. Er kann auch gerne meine Podcasts schneiden. Du hast ja noch einen vierten Podcast. Und das ist der, den ich nicht aussprechen kann. Walsummer, wie sagt man den? Walsummer Dönnekes. Walsummer Dönnekes. Dönnekes sind so kleine Anekdötchen-Geschichten. Der ist relativ frisch. Der ist ja, glaube ich, erst im März online gekommen. Wohn ja in Duisburg-Walsum. Duisburg ist die Stadt mit dem größten Binnenhafen und mit den schießfreudigsten Mafia-Pizzerien. Wir nehmen das jetzt mal so als gegeben hin. Hier war mal eine große Schießerei. Und wir haben auch so nette Motorradclubs hier. Also Duisburg sollte eigentlich ein Begriff sein. Und wir sind hier, ich wohne hier in dem nördlichsten Stadtteil von Duisburg. Und in eine Siedlung, die 1933 von den Leuten selbst aufgebaut worden ist. Und die Leute haben Geschichten, wie sie nach Duisburg gekommen sind und sowas. Ich habe mit meiner Großmutter damals mit einem MP3-Rekorder, oder gar nicht, habe ich mal ein MD... Du meinst Sony Minidisc-Rekorder. Ja, Minidisc, genau, die Minidisc-Rekorder. Ja, habe ich noch 2 Stück von liegen, die sind immer noch gute Qualität. Und damit habe ich damals das Gespräch mit meiner Oma aufgenommen. Woher komme ich? Wie bist du hier nach Duisburg gekommen? Wie hast du den Opa kennengelernt? Wie war deine Konfirmation? Und sowas alles. Das habe ich aufgenommen, das habe ich aber auch wieder vergessen. Und dann gibt's eine Facebook-Gruppe, wo ich da Mitglied bin, die Members of Walsum, also Erinnerung von Walsum hier. Und dann waren so schöne Geschichten, die dann hingegangen sind. Und da ich ja Podcast mache, so einen MP3-Rekorder habe, habe ich dann einfach mal gesagt, ey, wie sieht's aus? Würdest du mal die Geschichten vor dem Mikro erzählen? Ja, und da sind dann einige, die es machen wollen, einige, die es nicht machen wollen. Daraus hat sich dann entwickelt, dass wir unregelmäßig Podcasts online stellen. Da habe ich dann auch mal eine Musikgruppe, eine Stefan Woiwod Band, die hier aus Walsum kommt, vorgestellt. Oder ich habe auch im Vorlauf 3 Leute einmal ein Engländer, der nach dem Krieg hier geblieben ist, einen ehemaligen SS-Offizier und eine Frau, die den Einmarsch hier in Walsum der Alliierten miterlebt hat. Und alle erzählen die gleiche Geschichte und das will ich zusammenfassen. Also das ist ein Projekt, was hier Walsumer, Geschichten für Walsumer und wie es gerne hören möchten. Wenn ich so überall in deine Podcasts sehe, da gibt es eine Gemeinsamkeit, nämlich du machst sehr viel mit anderen Leuten, mit Prominenten, weniger Prominenten und. Wie kommst du an die Leute ran? Also es gibt zwei Möglichkeiten. Ich gehe auf die Straße und spreche die an. Ja gut, dazu muss man sie erstmal treffen, die Leute, die, wenn es jetzt um Promis geht. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass man jetzt in der Fußgängerzone einen Promi trifft. Also jedenfalls in Göttingen, wo ich jetzt herkomme, da einen Promi zu treffen, das ist nahezu aussichtslos. Doch, es ist, ihr habt auch Stadtfeste, oder? Ja, aber da ist auch nichts mit Promis. Also ich gehe regelmäßig... Zum Beispiel Auswilder Schmidt. Er tritt auf jeden Straßenfest auf, wenn man den bucht. Dann war ich wohl auf dem falschen Straßenfest. Ich habe den ja leider nicht gesehen. Nein, die Promis, die ich treffe, sind ja vor allem erstmal die Leute aus der Comedian-Szene. Die habe ich ja bis jetzt so drin. Und Konrad Stöckel kenne ich jetzt schon seit 20 Jahren. Und dann habe ich den Konrad auch wieder getroffen, wie ich in Berlin war. Wir haben dann einen spontanen kleinen Podcast für den WhoCast, für den Dr. Who Podcast, weil wir haben uns bei einer Veranstaltung wieder getroffen, wo Dr. Who gespielt worden ist. Und da habe ich den angesprochen und dann haben wir da einen schönen Podcast aufgenommen. Das war so der erste, wo ich dann was aufgenommen habe. Dann habe ich ihn auch noch mal angesprochen. Ey, machst du da auch mal mit bei mir im Sport mit Bauch Podcast? Klar, war ich dann eben auf irgendwelchen Quatsch Comedy oder Nightwash Veranstaltungen auch mal mit ein paar Leuten dann abends mal Bierchen getrunken und dann lernt man auch noch andere Leute kennen. Oder Facebook ist eine sehr gute Kontaktbörse, sag ich jetzt mal. Die ganzen Promis sind Menschen. Sind eigentlich ganz nette Kerlchen oder Frauen. Wenn man die anschreibt, persönlich, hey, ich mache dieses Projekt, ich kann dir auch kein Geld bezahlen, höchstens die Getränke zahle ich, aber das Essen muss jeder selbst bezahlen, hast nicht mal Lust, ein bisschen zu sprechen. Von vielen kriegt man keine Antwort, aber einige Leute antworten. Und dann hat man natürlich, wenn man so gemeinsame Themen hat, zum Beispiel hier Markus Krebs, ist der Gewinner des Comedypreis 2011, RTL Comedypreis 2011, oder ne? Und der ist Duisburger. Dann habe ich den angeschrieben, hey, wie sieht's aus, können wir uns mal treffen, du machst ja auch, du bist ja Comedian für MSV Duisburg. Und dann sagt, okay, dann und dann bin ich meine Stammkneipe, komm vorbei. Von manchen hört man auch gar nichts. Wenn man die nett, vernünftig anspricht und sagt, was man haben möchte, dann ist auch wirklich, dass die oft sagen, ja, machen wir. Also du sagst, es gehört einfach auch Mut dazu, die Leute anzusprechen. Ja, man muss die da aber auch im vernünftigen Tonfall ansprechen. Klar. Ja gut, das sollte man generell machen, egal ob es Promis sind oder nicht, sagen wir es mal so. Diesen Umgangston sollte man generell pflegen. Das Problem, was ich nur hatte, ich habe es auch mal versucht, an Promis ranzukommen, in meinen Fällen zu 90% über die Agenten oder über die Assistenten lief und dass sie das vorher schon abgefiltert haben und es gar nicht erst an den Promi rankommen lassen haben. Und dass man vorher schon abgefangen wird und so nach dem Motto, unrelevant, du bleibst schön draußen, diese Anfrage leiten wir gar nicht weiter. Und das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe Leute angefangen, die ich kenne, die ich persönlich kenne. Ich habe bei mir in der Facebook-Liste nur Leute, die ich persönlich kenne oder mit denen ich mal gechattet habe oder mal gesprochen habe, wie hier mal einen Podcast geführt habe, auch wenn das nur per Skype ist oder sowas, aber mit denen ich persönlich schon mal zu tun habe und wenn ich die sehe, womit ich auch mal gerne ein Bierchen oder eine Cola trinken möchte. Mhm. Also ich bin jetzt keiner, der unbedingt, ja, ich die Merkel muss ich als Freund haben, klack, ne? Also ich habe wirklich nur bei mir eine Liste Leute drin, die ich persönlich kenne. Viele der Promis haben ja einen Promi-Account, aber auch meistens einen Privat-Account. Und diesen Privat-Account, wenn man mit denen zu tun hat, fragen die auch schon mal einen selbst an. Weil ich bin nicht so, ey, ich möchte dein Freund sein, sondern wenn man mit denen zu tun hat, ne, und dann kommen wir dann im Gespräch, ja, Facebook und sowas alles, ja, dann nehmen die meistens ihr Handy und fragen dich sofort an. Und wenn man so einen Leuten, die Leute dann in seine Liste hat, und dann auch die Privataccounts in der Liste hat, nicht diese Profi-Accounts, diese Promi-Accounts, sondern diese Privataccounts. Und wenn man dann jemand anders anspricht, sieht man ja immer bei Facebook, der ist auch der und der Freund von dem und dem. Sieht man ja dann immer da unten drunter. Und wenn die sehen, oh, da sind ja die Privataccounts drin. und die sind immer noch drin, dann kann der gar nicht so schlecht sein. Also diese Referenz. Ich habe auch schon mal gefragt, kam so eine E-Mail, die kam netterweise zurück. Ich weiß nicht. Und gesagt, ja, kannst du ruhig hier, du kennst doch Konrad oder Lutz oder Markus, frag die doch. Ich bin eigentlich ein ganz netter. Zum Beispiel Oliver Bärhenke, kennt von euch den jemand? Das ist der Dicke von Ups, die Pannenshow. Ach, das ist immer was nach DSDS läuft, wenn sie irgendwelche Sendungen füllen müssen. Ja, genau. Aber früher, heute ist ja jemand anders dabei. Der war auch Comedy-Preisträger 2009. Der hat auch ganz klar gesagt, er hat erstmal zwei Leute angemeldet, die ich bei mir auf der Liste hatte, weil er sagt, er hat so öfters mal so Sachen, ja, die wollen dann nur irgendwie ein Gespräch führen mit mir, ein privates Gespräch, aber du stellst ja wenigstens was online. Der hat dann eben jemand angemeldet, den er kennt, der mich auch kennt, und der hat dann gesagt, nee, mit dem kannst du ruhig aufnehmen. Und das ist natürlich auch eine Sache, so erweitert man seinen Kreis. Der kennt den, oder ich frage einfach mal jemand, ey, kennst du jemand, der mit mir nochmal einen Podcast machen würde? Ja, ich melde den mal an, ich schreibe den, oder ich sehe den jetzt hier bei den nächsten Veranstaltungen. Gib mir mal deine Karte, ich gebe dir mal weiter. Also du sagst, es ist wie ein klassisches Networking, also relativ klein anfangen halt, also in seinen Möglichkeiten und aufbauen, und das ist nicht etwas, das man einmal tut, sondern es braucht sehr, sehr viel Zeit, um das aufzubauen, weil umso mehr Kontakte, das du hast, oder umso prominentere Kontakte, das du hast, umso einfacher wird es eben auch weiterzugehen. Ja, man muss aber auch was für die Leute tun in seiner Möglichkeit. Ich mache ja mit meinem Podcast Werbung für die. Das ist eine ganz klare Werbung, wenn die eine neue Platte rausgebracht haben, ein neues Programm haben, alles. Oder was ich jetzt versuche, es gibt den Comedian Manuel Wolf, und der hat einen Blog und einen Videoblog, und er sucht da eben auch andere Comedians. Und er kennt natürlich nicht alle persönlich. Und da habe ich natürlich einige Leute, die ich kenne, und sagt, ey, der hat was, willst du da nicht auch mal daran teilnehmen? Ist das nicht Ui, Manuel? Ja, Ui, ja, Ui, ja, genau. Okay, sag mir was, ja. Wir wollten da jetzt letzten Montag was live machen. Nur leider die zwei Comedians, die dann sonst teilnehmen, konnten zeitlich nicht. Dann wären wir nur zu dritt gewesen und dann wäre das nicht lustig genug gewesen. Also haben wir es gecancelt. Und er sucht eben auch mal immer andere Gesichter. Auch mal einen Podcaster, mal einen anderen Comedian. Nicht nur immer, dass die immer nur diese drei oder vier Leute da sind, sondern auch mal was anderes dabei ist. Damit es auch Spaß macht, mit denen mal über Gott und die Welt zu sprechen. Und da muss man natürlich sagen, ich kenne ein paar Leute, und dann habe ich einfach gedacht, ey, kennt ihr das überhaupt? Ich so, nö. Ich guck mal mir den Blog an, und dann kam sofort zurück, ey, das ist ja cool, das möchte ich auch mal, das mache ich auch mal mit. Aber ich habe jetzt gerade keine Zeit, weil die Leute haben ja auch teilweise ein Scheuklappendenken, weil die haben so viel zu tun, dass die nicht nach links und rechts gucken können, weil sie keine Zeit haben. Und wenn sie dann mal nicht auf irgendwas hingewiesen werden, ne, oder man die treten mal wieder auf und man sagt in seine Timeline, ey, Dietmar Bachmann hat nur bis jetzt 6 Karten verkauft für Bielefeld. Komm, Bielefelder, geht alle dahin oder teilt diesen Beitrag bitte. Und schon waren es 25 Leute. Ob das jetzt auf mein Mist dahinter ist, weiß ich nicht. Aber da wurden dann innerhalb von 2 Stunden mehrere Karten verkauft. Also du sagst das Prinzip von eben auch geben und nehmen. Genau. Also nicht nur einfach einfordern bei den Leuten, sondern musst ihnen eben auch etwas geben, natürlich in deinen Möglichkeiten. Genau. Wenn ich das so mal übertrage ins Businessumfeld, Tobi, du hast ja auch Beziehung zu toten Teufeln im Businessumfeld. Ist es dort anders oder läuft es dort eigentlich genau gleich? Oh nee, das ist ganz anders. Also die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, ich kann immer nur von meinen persönlichen Erfahrungen berichten, und ich kann das jetzt nicht verallgemeinern oder irgendwie diversifizieren, dass ich das jetzt über einen Kamm schere. Da muss man erstmal irgendwelche, ja, wie soll ich sagen, Sachen nachweisen können. Hast du Hörerzahlen, hast du Zugriffszahlen auf deinem Blog? Was hast du? Die wollen erstmal Mediadaten sehen, die wollen erstmal wirkliche Auswertungen sehen, und du musst dich einer Firma erstmal etwas professioneller gegenüber präsentieren. Das heißt, du kannst ja nicht einfach irgendwie so eine schlunzige E-Mail hinschreiben, ja, ich will mal so ein Produkt testen, schick mir das mal zu. Da reagieren die zu 95% sehr abweisend drauf. Also, ja, das kann ich mir natürlich schon vorstellen, weil es ja um Geld geht im Endeffekt, oder? Richtig. Aber die richtig. Kontakte, die du ja zuerst mal grundsätzlich haben musst, weil Also meine Erfahrung ist einfach so, dass viele mit nur schon mit Podcasts schon mal grundsätzlich nichts anfangen können. Auch sonst, ja, also für das bin ich eine zu kleine Nummer und so weiter und so fort. Wenn ich die Leute nicht persönlich kenne, irgendwie, dann habe ich keine Chance. Wenn ich sie kenne, dann habe ich doch wenigstens mal die Möglichkeit, mit ihm an den Tisch zu setzen. Was ja schon mal der erste Punkt ist. Das stimmt so nicht. Also alle meine Kontakte, die ich habe ich mir eigentlich als Kaltakquise aufgebaut sozusagen. Das heißt, erstmal habe ich eine E-Mail geschrieben. Natürlich hat man dann die E-Mails in den Laufe der Jahre, Monate ausgefeilt und ausgearbeitet, wie sie am besten ankommen, wie das Interesse geweckt wird etc. Man hat rausbekommen, worauf die Marketingleute oder die Presseleute Wert legen. Also das heißt, schreibe niemals eine zu lange E-Mail. Komm in wenigen Sätzen auf den Punkt, beschreibe denjenigen dein Projekt und vor allen Dingen beschreibe die Vorteile, die sie davon haben. Also wenn keiner, der in einer Marketingabteilung sitzt, schickt was raus, ohne einen Vorteil davon zu haben. Also du musst ihm klar machen, dass er einen Vorteil davon hat, wenn er ein Produkt beworben bekommt, besprochen bekommt oder im Review hat etc. pp. Das sollte man dem Marketingkollegen ganz klar machen und in wenigen Sätzen, weil keiner hat Lust, zig Seiten von E-Mails oder zig Seiten von PDF-Dateien durchzulesen. Die beste Erfahrung, die ich gemacht habe, schreibt euch eine Pressemitteilung. Ich nenne es mal Pressemitteilung in Anführungsstrichen. Das heißt, schreibt auf einer DIN A4-Seite nicht länger, was ist euer Projekt, was sind eure Hörerzahlen, was sind eure Zugriffszahlen auf eurem Blog, was waren eure Erfolge etc. Macht Screenshots rein, wenn ihr in iTunes Ranking Charts recht weit oben wart. Legt Nachweise dabei. Das kommt immer sehr gut an. Also habt so eine Art Präsentationsmappe, die relativ schnell zu erblicken ist. Dann kann man auch relativ schnell zum Erfolg kommen. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Der zweite Step ist halt, wenn auf die E-Mail nicht reagiert wird, rufe ich innerhalb von 24 Stunden, also wenn innerhalb von 24 Stunden auf die E-Mail keine Reaktion kam, rufe ich direkt dort an und frage halt nach. Und in einem persönlichen Gespräch geht es einfach besser, als das per E-Mail zu machen und versuche relativ schnell auf eine menschliche Ebene runterzukommen und breche das halt mal die Marketinggeschichte relativ ab von der ganzen Geschichte und versuche so ein bisschen auf eine Smalltalk-Ebene runterzukommen und um die Person so ein bisschen von hinten rumzugreifen. Und das klappt eigentlich relativ gut. Aber die Aktion machst du jetzt für den Podcast, oder? Oder machst du die dann im beruflichen Tag? Das, was ich hier mache, das ist, gut, es ist so eine Vermischung, sage ich jetzt mal ganz ehrlich, weil ich vertreibe ja auch EDV-Produkte und habe somit auch schon zu einigen großen Firmen auch Kontakte dorthin. Bloß die Kontakte, die ich bisher hatte, waren natürlich rein vertriebsorientiert und nie in die PR oder in die Marketingabteilung. Und die Geschichte, um jetzt Sachen zum Testen zu bekommen oder für Verlosungen zu bekommen, das sind dann die Kontakte, die ich in die Marketingabteilung habe. Das sind natürlich Sachen, die ich für den Podcast mache, weil ich bin ja mehr so der Tech-Podcaster und ich bin mehr so in der Schiene, tja, wie soll ich sagen, mehr so auf Technik-Reviews aus und Berichterstattung über technische Produkte und bin halt so ein bisschen der Gadget-Hunter, der so die neuesten Dinge testen und ausprobieren möchte und auch für die Hörer dann dementsprechend verlosen möchte, ganz klar. Weil durch Verlosungen, machen wir uns nichts vor, durch Verlosungen bekommt man natürlich auch Hörer. Das ist natürlich auch ein Mittel, um Hörerschaft zu binden an den Podcast. Und viele sagen, ja, Verlosungen, das ist alles so kommerziell etc. Aber es ist ein Mittel, ob das Mittel jetzt positiv gesehen wird oder negativ gesehen wird. Darüber kann man vortrefflich sich streiten. Aber ich denke, in einer Tech-Podcaster-Szene sind Verlosungen doch an der Tagesordnung. Das machen auch viele marktbegleitende Podcaster, genauso wie wir das tun im Apfelklatsch oder im Geek Talk oder im Gadget Radio oder wo auch immer. Wir haben ja bei uns in dem Fragezeichen-Pod ja auch schon Verlosungen gemacht. Da haben wir dann von den Herausgebern der drei Fragezeichen, also Kosmos und Europa, da mal ein paar Geschenke bekommen, die wir dann verlost haben. Aber das war nur im kleinen Rahmen. Mhm. Ja, also wenn ich jetzt bei euch gesehen habe, ihr habt ein iPad Mini verlost. Mhm. Das sind ja schon richtig Preise, kommerzielle Sachen, wo richtig Geld hintersteckt. Für so eine CD für 6 €, ich glaube, da kriege ich keine Probleme mit den Steuern. Nein. Aber wenn ich jetzt so große Sachen oder ich schalte sogar Werbung in Podcasts oder sowas, da kriege ich dann, denke ich mal, meine Probleme, oder? Also bei dem iPad Gewinnspiel war es halt so, dass wir nur der Initiator und die Basis zur Gewinnspiel oder da, wo das Gewinnspiel stattgefunden hat, ausgelost und vergeben hat es die Firma Elecom. Und das muss man halt auch klar deklarieren, wie man es formuliert im Podcast. Das heißt, da gibt's auch gewisse rechtliche Rahmen, in denen man sich bewegen kann. Man muss halt immer aufpassen, wie man das formuliert. Und da muss man sich ganz klar dran halten. Das heißt, so Verlosungen, die unter 100 Euro sind, also ein Warenwert, der unter 100 Euro ist, der ist gesetzlich total abgesichert. Also du kannst so viel verlosen, wie du willst, wenn es unter 100 Euro ist. Gehst du über diesen Warenwert hinaus, musst du gewisse Dinge beachten. Zum Beispiel, es gibt auch immer einen Unterschied, ob du sagst, du verlost was oder du verschenkst was. Weil verschenken kannst du so viel, wie du möchtest. Mhm. Das ist auch immer das Problem. Oder nicht das Problem, wie auch immer. Also beim Verschenken ist es eine rechtlich andere Geschichte. Und dann musst du auch immer betonen, die Firma Elecom verlost es. Du sagst jetzt nicht, der Apfelklatsch verlost es. Wir sind nur die Plattform, wo das Gewinnspiel stattfindet. Aber Elecom ist auch derjenige, der die Auslosung gemacht hat in diesem Fall. Das heißt, wir haben zwar die Daten gesammelt von den Teilnehmern, haben dann aber eine komplette Excel-Liste an Elecom gegeben. Und Elecom hat die Auswertung gemacht von dieser ganzen Geschichte. Wir waren zwar daran beteiligt und haben geguckt, wie das abläuft, wie die das machen letztendlich. Aber die reine Auslosung hat dann die Firma Elecom gemacht in dem Fall. Also jetzt mal, um das jetzt an einem Beispiel von diesem iPad Mini festzumachen. Was ist, wenn ich jetzt Werbung bei mir im Podcast schalten möchte? Dass ich zum Beispiel, keine Ahnung, einen Jingle von dem Lautsprecherhersteller oder von der Firma Elecom dann bei mir einspiele, um meinen Podcast zu finanzieren? Sobald du eine Werbeeinnahme hast, die entweder in Naturalien oder in Geld stattfindet, musst du sie versteuern. Das ist in Deutschland so. Entweder musst du das in deinen Einkommen angeben, in deiner Steuer, auch als Privatmann, ist das dann eine Einnahme, die du hast. Du musst jetzt nicht unbedingt ein Gewerbe haben. Bei mehreren Einnahmen oder bei höheren Einnahmen, die natürlich dann irgendwann zu viel werden, würde es dann schon Sinn machen, ein Gewerbe anzumelden. Bloß wenn es jetzt nur ab und an mal sporadisch irgendwelche Einnahmen sind, sagen wir jetzt mal, da gibt es eine gewisse Regel, im Jahr unter 7.000 Euro, die du an Einnahmen hast, giltst du noch als Kleinstgewerbe. Und wenn du noch unter diesem Budget vom Kleinstgewerbe bist, könntest du das auch noch in deine normale Steuererklärung mit reinbringen. Bloß sobald du eine Einnahme hast, sobald dir ein Hersteller Geld gibt oder Geld überweist für eine Dienstleistung, die du erbracht hast, musst du sie versteuern. Wenn tust du es nicht, ist es eine knallharte Steuerhinterziehung. Jede Flatter-Einnahme musst du versteuern. Sei es auch nur 40 Cent, die du einnimmst, aber es ist eine Einnahme und egal, ob du eine Privatperson bist, eine Firma, du musst diese Einnahmen versteuern. Jedenfalls ist es in Deutschland so. Ich weiß jetzt nicht, wie es in der Schweiz ist, weil wir ja auch in der Schweiz gehört werden. Ja, und das ist dort genau gleich. Also du musst das also auch als Privatmann als Nebenverdienst angeben. Theoretisch, wenn jetzt eine Firma auf uns zukommt, wir haben ja den Fragezeichen-Pod mit seinen über 20, 25.000 Downloads pro Folge, ist natürlich auch eine Werbegruppe, genauso wie der Apfelklatsch zum Beispiel, ist ja in der gleichen Kategorie. Wenn da jemand Werbung schalten möchte, könnte ich theoretisch sagen, ja, so und so viel Geld möchte ich dafür haben, dass ich euer Jingle zum Beispiel im Vorfeld spiele. Gut, da kommt gleich noch ein anderes, aber es ist erstmal möglich. Es ist generell möglich. Du musst natürlich, wenn du kein Gewerbe hast, die Firma darauf aufmerksam machen, dass du keine Rechnung schreiben kannst in dem traditionellen Sinne, wie die Firma es gerne hätte. Das heißt, du kannst keine Rechnung schreiben mit ausweisbarer Mehrwertsteuer. Du kannst zwar als Privatmann denen auch eine Rechnung erstellen, aber nicht mit ausweisbarer Mehrwertsteuer. Das heißt, die können die Rechnung quasi nicht absetzen. Du kannst zwar einen Beleg ausschreiben, also eine Art Quittung, wie auch immer, aber da du kein Gewerbe hast, kannst du nicht die Mehrwertsteuer ausweisen. Beim Kleinstgewerbe ist das ja auch nicht so. Richtig, genau. Aber kriege ich, wenn ich jetzt einen Jingle zum Beispiel von der Firma habe, das ist jetzt nicht ein reiner Textjingle, sondern die Werber haben sich jetzt was bei gedacht und da ist bestimmt auch Musik enthalten. Müsste ich dann zur GEMA hingehen und sagen, ich mache diesen Jingle von der Firma so und so mit, muss ich dann erstmal rauskriegen, welche Musik das ist und muss ich dann die GEMA-Gebühren bezahlen? Das kann ich dir soweit nicht sagen. Das kann ich dir nicht genau beantworten. Also ich. Aber ist es nicht so, dass die Firma, die ja diesen Jingle hat, das ist ja so ihr Soundlogo, wenn du so willst, damit sie das benutzen dürfen, mussten sie ja bereits das abklären, wie das ist und diesen auch dementsprechend einkaufen. Und wenn sie dir erlauben, dann das abzuspielen, dann ist das so abgedeckt. Aber jede Musik, die ja GEMA geschützt ist, sage ich jetzt mal, wo die GEMA ja die Gebühren. Jedes Mal, wenn irgendjemand einen Titel von denen spielt, kriegt jedes Mal die GEMA für die Musikhersteller ja ein bisschen Geld. Dann kann die Firma doch, die den Jingle hergestellt hat, ja gar nicht sagen, wie oft ich den Jingle spiele. Aber als Firma, also wenn du das als Soundlogo einkaufst für ein Werbedings, also ich habe bei einer Firma mitgearbeitet, wo wir Fernsehwerbung gemacht haben. Und dort haben wir die Musik eingekauft, das war ein bekannter Titel. Und da haben wir also eine Summe, also wir, die Firma, hingelegt, damit der eben für diese Werbung genutzt werden darf. Und damit sind die Rechte nur in diesem Werbefilm, darf dieser Sound genau mit diesen Takten genutzt werden. Also für die Firma. Diese Firma dürfte mir jetzt erlauben, den Jingle auch in meinem Podcast abzuspielen. Weil dann müsste ich der Firma so quasi Geld geben. Der ursprüngliche Komponist dieses Produkts wurde von der Firma schon generell gemacht. Also so war es auf jeden Fall bei diesem Beispiel. Also muss man halber Rechtsanwalt sein, um Werbung einzukaufen. In Werbung Musik einzubauen, also das ist eine gröbere Sache. Also ich werde das auch verlinken. Es gibt da von einer unserer Profi-Video-Podcasterin, die auch für Firmen eben Videos etc. macht, hat da mal so ein Ablaufdiagramm gemacht, in welchem Fall muss was bezahlt werden und wo muss ich das anmelden und so weiter. Und also bei Fernsehwerbung kommst du locker 4- bis 5-stellig weg, sonst geht das nicht. Da wir meistens hier Audio-Podcasts machen. Dort wird es auch relativ, also mit GEMA-geschützter Musik würde ich extrem vorsichtig sein. Ich versuche immer, die GEMA außen vor zu lassen, weil meine Gruppen, die ich interviewt habe, haben nie mit der GEMA zu tun. Es gibt so viele CCC-Datenbanken, also Musikdatenbanken, wo das frei ist, wo es sehr, sehr gute Musik gibt, die man nutzen kann. Also ich würde grundsätzlich so Chartmusik, die in der Chart läuft, also GEMA-pflichtige Musik, wirklich nur dann nehmen, wenn es wirklich nicht anders geht, weil es einfach von der Story her keinen Sinn macht, da etwas anderes zu nehmen. Sonst würde ich immer die Finger davon lassen. Na gut, wir haben natürlich auch von der Firma Europa das Okay gekriegt, dass wir zum Beispiel Audioschnipsel der Hörspiele mit einbauen dürfen. Mhm. Die sind ja natürlich auch irgendwie GEMA geschützt. Wir haben einen Vertrag bekommen, wo drin steht, ihr dürft so und so viele Minuten in so und so viel teilen und sowas. Das ist schon relativ klein aufgeschlüsselt, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Habt ihr in eurem Jingle vom Fragezeichen-Pod auch so eine Musik drin? Ja, nein. Und zwar haben wir die Musik von der Gruppe Jupiter Jones bekommen. Aber Jupiter Jones ist doch auch über die GEMA reguliert. Ja, aber nicht dieser Titel. Ach, den haben sie ausgeschlossen, da extra für euch gemacht. Nein, das ist das Intro von denen, wenn die auf die Bühne gehen. Das haben sie nur dafür gemacht. Das wird auch nur live gespielt und ist auf keiner CD oder kein Audioträger drauf. Und da die GEMA ja die Audioträger lizenziert, haben wir das okay bekommen, dass wir diesen Jingle spielen dürfen. Das ist genau, die gehen auf die Bühne und dann wird diese Musik gespielt. Das benutzen wir jetzt Januar 2013, benutzen wir diesen Intro auch für unseren Podcast, weil er hört sich einfach besser an und wir dürfen es benutzen. Wollen wir zu den Highlights kommen oder habt ihr noch zu Promis oder zu Werbung noch etwas zu sagen? Also ich denke, wir haben so das Gröbste besprochen. Das ist ein Thema, was man natürlich noch stundenlang vertiefen könnte. Aber wie gesagt, ich gebe immer den Tipp, versucht persönlich an diejenigen ranzukommen und versucht es telefonisch zu machen. Das ist deutlich effektiver, als tagelang euch mit E-Mails auseinanderzusetzen, weil per E-Mail kommen teilweise Kommunikationsverständnisse auf, die man so am Telefon, wo man ganz schnell gegensteuern kann. Also mein Tipp, der persönliche Kontakt, in Anführungsstrichen persönlich, also übers Telefon, ist deutlich effektiver. Das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und die Promis sind einfach alles nur Menschen. Und die wollen auch ihren Spaß haben. Und wenn sie meistens umsonst mal ein Getränk haben wollen, sind die für jeden Scheiß bereit. Gut, kommen wir zu den Highlights. Wie immer fangen wir bei unserem Gast an. Was waren deine Podcaster-Highlights? Also, da ich ja zum ersten Mal da bin, habe ich 3 Stück mitgebracht. Einmal einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, den ich auch eigentlich seit längerem höre. Und zwar ist dieser Podcast zu der gleichen Zeit angefangen wie ich damals, am 30.06.2006. Und zwar ist das der WhoCast. www.whocast.de. Das ist der erste und einzige deutsche Doctor Who Podcast mit den Lichtgestalten Raphael, Kolja, Harald und die nette Pia. Ach ja, Dave nicht zu vergessen, unser kleiner Dalek. Im WhoCast werden eben die älteste Science-Fiction-Serie der Welt, die von 1962 bis heute stattfindet, besprochen, eben Doctor Who, eine BBC-Serie, aber auch Torchwood, Sarah Jane's Adventure und alles, was sich in diesem Doctor Who-Welt abspielt, wird da besprochen. Bin hundertprozentig deiner Meinung, ist natürlich auch ein Podcast, der schon ewig bei mir im Podcatcher drin ist. Und bald bestimmt auch bei der Podunion. Ja, und das wäre natürlich toll. Ich sag Raphael gleich Bescheid. Ah ja, da werde ich irgendwann in der nächsten Zeit nämlich auch aufschlagen. Wir haben eine Todesflugfolge. Was? Das habe ich jetzt nicht kapiert. Der Todesflug ist die schlechteste Folge bei den drei Fragezeichen. Aha, ne? Okay. Ist so. Also, da sagt ja jeder. Ich bespreche mit Raphael einer der schlechtesten Folgen von Doctor Who. Sind wir gespannt. Schlechte Folgen kann man gut zerreißen. Gibt es bei Doctor Who schlechte Folgen? Oh ja. Ah ja? Ich als absoluter Doctor Who-Fan finde nicht. Ich habe noch keine gesehen. Twin Dilemma? Zugegeben, es gibt ein paar, die sind nicht ganz so gut, aber schlecht sind sie aber noch lange nicht. Es ist meine Lieblingsfernsehserie, muss ich mir ganz klar sagen. Es ist Kult. Ich gucke es jetzt seit über 30 Jahren und es macht Spaß. Und wenn man dann mal eine Folge hat, man muss immer sagen, es ist unsere Lieblingsfolge. Wenn wir die zerreißen, sind es immer noch besser wie andere Serien. Aber es gibt eine super Folge und es gibt nicht so gute Folgen. Und eine schlechte Folge kann man wesentlich netter zerreißen wie eine gute Folge. Eine gute Folge, ja, er war super, ja, und? Ja, er war super. Super Sound, super Duo, alles super Story. Ja, und? Eine schlechte Folge, boah, war die Kacke. Ne? Also das macht viel mehr Spaß. Das gibt aber dann einen dünnen Podcast bei Doctor Who, weil da ist alles spitze. Hör die letzte Folge an, bitte. So, das war Nummer uno. Dann habe ich das nette Frettchen von Uwe Baldner. Sagt mir gar nichts. Uwe Baldner ist ja ein ehemaliger Sportreporter, also ein Reporter überhaupt. Also kennt er sich, der hat auch mal bei ship.de gearbeitet und sowas. Also kennt sich da relativ gut aus, kann auch sehr gut sprechen. Ist so eine Art Tagebuch. Er nimmt immer in seinem Mini, fährt er nämlich immer vom Allgäu nach Ludwigsburg zur Arbeit. Also einmal pro Woche hin, einmal pro Woche zurück. Und dann sitzt er natürlich eine ganze Zeit in seinem Auto und nimmt dann im Auto einen Podcast auf. Immer so 20 Minuten rum. Da ist er jetzt bei Folge 101 gewesen. Also herzlichen Glückwunsch nochmal zur Folge 100. Schaffen nicht viele Podcaster. Erzählt dann aus seinem Leben, was ihm passiert ist. Der Streit mit dem Nachbarn, weil er mal wieder zu laut Gitarre gespielt hat. Oder warum er seine Winterreifen nicht von seinem Mini runtergekriegt hat und sowas. Also ist so ein Tagebuch-Podcast. Aber auch sehr viel Kino-Musik-Infos. Also der stellt immer neue Filme, neue Serien vor. Immer so, was er eben gerade geguckt hat. Aber auch Musik, was er gerade gehört hat. Aber er spielt keine Audioschnipsel ein, sondern aber es ist immer ein geschnittenes Intro, was er irgendwo bei YouTube oder sowas gefunden hat und ein Mesh auch noch als Outro. Also die Intros, Outros, da nimmt er sich sehr, sehr viel Zeit für. Früher hat er gesungen, aber auf den Wunsch von Hörern hat er dann aufgehört. Okay, kenne ich gar nicht, aber werde ich mal reinhören. Nettes Frettchen, podcaster.de. Und dann hatte ich ja gerade schon angesprochen, ich bin ja eigentlich kein Videopodcast-Gucker. Und YouTube eigentlich auch nicht, aber irgendwie bin ich doch bei Manuel Wolf, den Ui7, hängen geblieben. Der macht seine tägliche Dose Wahnsinn und Kaffee. Gut, wie jeden Tag kommt aktuelle Zeitgeschehen von ihm rüber, ne, dass er sich wieder aufgeregt hat oder dass Leute nett sind, weil die mitgesungen haben, wenn er mitten in der Pizzeria um 3 Uhr nachts ein Lied angefangen hat zu singen. Aber auch eben regelmäßig, unregelmäßig, jeden Montag live, 20.15 Uhr, über YouTube, ein Google Plus Hangout, die Ui Comedy. Und da sind eben vier Comedians, die sich über Gott und die Welt unterhalten, beziehungsweise aber auch Leute wie du und ich, die dann auch mal dabei geschaltet werden. Oder die haben eben auch einen Live-Kommentar, also die Kommentare, die man bei YouTube dann reinschreibt, darauf gehen die ein. Also es ist wirklich spaßig, man sollte kein Lenkrad in der Nähe haben, man beißt rein vor Lachen. Klingt spannend. Ja, ist lustig. Also man kann ich wirklich nur empfehlen, dass dreimal Ui und dann sieben, also Ui, Ui, Ui, sieben bei YouTube mal eingeben oder Manuel Wolf bei Facebook, Twitter und irgend überall zu finden. Oder bei uns nachschauen, wir verlinken die ganze Sache. Dann bleibe ich und Tobi noch. Tobi, willst du zuerst? Ich habe wenig, deswegen, ich habe nur ein Highlight. Sagen wir mal, im Moment ist es noch kein Highlight, zumindest nicht von der Webpräsenz oder von der Internetseite. Die ist noch etwas verbesserungswürdig, aber das Programm oder der Content, der Inhalt der Sendung oder des Senders ist also ein Webradio. Es ist kein Podcast in diesem Sinne. Es ist ein Webradio und die Moderatoren, die dort aufgeschlagen sind, sind umso interessanter, weil es ist eigentlich ein Webradio, wo so ein paar alte, in Anführungsstrichen, alte Radiomoderatoren recycelt werden. Sprich, Margarete Schreinemackers ist dabei. Okay, es ist... Das ist jetzt die einzige, die ich nicht unbedingt erwähnenswert finde, aber okay. Ist aber wahrscheinlich die Frau, die in der breitesten Masse bekannt ist, deswegen fange ich damit an. Ja. Elmar Hörig ist dabei. Ja, der ist gut. Elmi ist wieder da. Ja, SWR3 Urgestein oder früher SWF. Und vielleicht auch dem Thorsten bekannt aus der Comedy-Szene, die Gabi Decker, sollte vielleicht ein Begriff sein, ist auch ein Begriff, ist auch dabei und es werden noch weitere Moderatoren folgen. Es wird demnächst auch ein neues Sendekonzept dort geben. Elmi fragt den Nerd. Hinter diesem Webradio-Sender stecken auch viele Leute, die im RTL-Bereich tätig sind und bei Super RTL tätig sind, unter anderem auch Moderator und Produzent Bernd Schumacher, der Hauptinitiator von diesem Webradio ist, und noch ein paar Sponsoren aus der IT-Branche, sage ich jetzt mal, die aber so noch nicht genannt werden wollen. Die sind also im Moment die Hauptgeldgeber, die hinter diesem Webradio-Dienst stecken oder hinter diesem Webradio generell stecken. Das Ganze nennt sich Top 20 Radio. Seit zwei Wochen höre ich da auch ab und zu rein, wegen Elmi natürlich. Ich bin ein großer Elmi-Fan, bin mit dieser Stimme ja aufgewachsen. Ich bin eigentlich normalerweise nicht der Radiohörer, ich bin aber recht begeistert von diesem Radio. Nicht unbedingt nur wegen der Musik, sondern wegen dem Witz, den sie haben. Verkehrsmeldung machen können, so richtig mit diesen ominösen Pieps. Und dann kommt der Spruch, ja, unsere Verkehrsmeldung findet ihr auf der Webpage. Peeps again. Und solche Sachen. Ich finde das einfach so kreativ umgesetzt. Oder auch die Nachrichten kommen, die sie sehr satirisch auseinandernehmen, finde ich wirklich extrem unterhaltsam. Also ich finde, genau so sollte Radio sein. Dann würde ich auch wieder mehr hören. Der Inhalt, der über das Internet gestreamt wird, auditiv, ist sehr gut. Allerdings die Homepage ist nicht so professionell gemacht, wie wir uns das jetzt wünschen würden. Es gibt so ein paar Feinheiten, die wirklich verbessert werden müssen. Das heißt, Social Media findet bei denen auch so gut wie nicht statt. Twitter, Facebook etc. pflegen sie keine Präsenz. Also ich hätte da so ein paar Dinge anders gestaltet. Hätte ich da persönlich Einfluss drauf, habe ich leider nicht. Ändert sich vielleicht demnächst. Dann komme ich zu meinen Punkten. Ich denke, ihr kennt alle so diese ominösen Google Sheets Dinge, die da herumgeistern überall. Also eins der bekannteren, die die meisten wahrscheinlich kennen, ist zum Beispiel dieses Sheet, wo diese App.net Clients aufgelistet sind und da können dann alle mitmachen und eintragen, was für Funktionen hat es drin, was hat es noch nicht drin und so weiter und so fort. Und es gibt eigentlich relativ gute Übersichten über die verschiedenen Themen und so weiter. Und da ist jetzt etwas Neues, also mir neu aufgetaucht, nämlich ein Podcast-Client-Feature-Comparison-Matrix nennt sich das Ding. Tönt komplizierter als was es ist, ist einfach ein Google Docs, also ja, so eine Tabelle, wo alle wichtigen Podcast-Clients drin sind, also alles, was ein so Podcatcher ist, also von allen Smartphones bis zu auch die auf PC, Mac etc. sind. Und dann wird verglichen, was können die Dinge so untereinander. Und das gibt eine sehr, sehr gute Übersicht. An dieser Übersicht wird massiv gearbeitet. Da können alle auch mitmachen und die Dinge eintragen und so weiter. Und ich finde das sehr praktisch und auch sehr übersichtlich. Ich habe es auch verlinkt. Schaut da mal rein. Vielleicht findet ihr auch, dass euer Podcatcher vielleicht nicht das Optimalste ist, den ihr jetzt im Moment braucht. Und vielleicht gibt es da noch was Besseres. Und da seht ihr ganz genau das zu vergleichen und müsst nicht alles detailliert austesten. Fand ich sehr praktisch, weil ich überlege mir gerade zu wechseln. Habe allerdings auf dieser Matrix gesehen, ich bleibe doch wieder bei meinem Podcatcher, den ich habe. Es scheint doch der Beste zu sein. Also mein Podcatcher ist automatisch installiert, wenn ich mein Gerät hier anschalte. Da musst du dringend diese Liste anschauen, ganz dringend. Och nö. Sonst habe ich eigentlich nicht wahnsinnig viele Empfehlungen, weil es ging mir wahrscheinlich so wie allen anderen, es war Republika. Ich dachte eigentlich, naja, Zeit habe ich sowieso nicht, ich muss arbeiten, kann eh nicht an die Republika und darum betrifft mich das nicht. Nebenbei hatte ich aber Zeit, noch ein paar Podcasts reinzuhören zum Thema Republika und gleichzeitig habe ich mir auch die ersten Videos angeschaut und fand die sehr spannend. Mein Eindruck von der Republika war, sie ist natürlich nach wie vor die Messe, die Veranstaltung auch für Podcaster immer mehr interessant. Also es ist einfach keine reine Blogger-Veranstaltung mehr, sondern sie wächst und ich finde sie sehr gut. Was mich dieses Jahr vor allem fasziniert hat, ist das ganze Design. Endlich mal so eine Nerds-Veranstaltung mit vernünftigem Design. Also meine größte Hochachtung an diese Designer. Das ist wirklich 1A gelungen. Ich habe bis jetzt immer nur den Namen gehört. Also über mehrere Jahre schon mal jetzt. Was bringt mir das Ding als Podcaster? Frage ich einfach mal ganz doof. Ich war ja noch nicht da. Das Ding läuft, glaube ich, in Berlin oder sowas. Ja, du bist doch der große Networker, der große Knüpfer von Kontakten. Also gerade für dich sollte das doch extrem interessant sein. Ja, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Kontakte knüpfen, sich unterhalten, Vorträge anhören, face-to-face, mal ein Bierchen trinken, also das Persönliche halt. Und sich halt inspirieren lassen von anderen Vorträgen oder sich einfach mal Wissen anzueignen oder aufzusaugen. Das kann man so grob mal so beschreiben, was ist die Republika. Mal so ganz runtergebrochen in ein paar wenigen Sätzen. Also eine große Nische. Naja, Nische ist ja nur relativ in die Podcaster-Szene orientiert. Aber die Republika ist ja auch noch allen Sachen offen. Auch Blogger und YouTuber. Diesmal waren auch YouTuber da. Mhm. Vielleicht mal diesen älteren Herrschaften, wie wir es sind, die junge YouTuber-Szene mal näher zu bringen. Oder dass diese beiden Welten sich halt mal so ein bisschen betrachten, weil die YouTuber sagen, was sind das für Opis und die Leute in unserem Alter sagen, was sind denn das für Kinder, die da in YouTube da Knete machen, in Anführungsstrichen, und kleine Stars sind. Da hat man diesmal auch ein bisschen Einblick in diese ganze YouTuber-Szene bekommen auf der Republika. Dieses Jahr hatte ich auch irgendwie den Eindruck, die Vorträge fand ich nicht ganz so fantastisch wie letztes Jahr. Keine Ahnung, was das liegt. Ich habe allerdings auch noch nicht alle durchgehört und durchgeschaut. Den Link zu sämtlichen Vorträgen findet ihr natürlich bei uns in den Shownotes. Ansonsten gab es natürlich auch einige Podcast-Geschichten rund um Republika. Was mir aufgefallen ist, ist die Sondersendung, die gemacht wurde von Tim und den Geekwix-Leuten. Hat mir extrem gut gefallen. Ich habe selbst schon für so Veranstaltungen so Sendungen gemacht und ich weiß, wie schwer das ist. Das ist nicht zu unterschätzen. Technischer Aufwand ist gigantisch und in diesem ganzen Trubel dann auch noch eine vernünftige, aktuelle Sendung hinzubekommen, echt, das ist eine riesen Herausforderung. Ich finde, sie haben es extrem gut geleistet, gemacht. Ja, aber immer. Es war spannend zuzuhören, sowohl live wie auch im Podcast, der online war. Ich hätte mir persönlich gewünscht, dass es noch mehr, also sie haben immer wieder so Aufnahmen in dem Raum gemacht, wo sie Interviews gemacht haben, aber auch Einspieler gemacht von Leuten, die eben auf dem Gelände herumgegangen sind und Leute interviewt haben. Und die fand ich extrem spannend. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr noch so interaktiver wird, dass eben die Leute wirklich in den ganzen Hallen und so weiter da interviewt werden. Das fand ich sehr spannend, weil da kommt die Stimmung der ganzen Republik auch wirklich rüber. Ich fand das sehr spannend. Also fand ich wirklich sehr gut. Hochachtung. Finde ich eine Top-Leistung, die da geleistet worden ist. Und ist wirklich ein Podcast, den man auch später noch anhören kann, wenn man etwas wissen will, wie das mit der Republika ist. Thorsten zum Beispiel wäre ein Tipp für dich. Hast du die Sondersendung auch so verstanden, dass es ein Format sein soll, was übertragbar ist auch auf andere Projekte? Das heißt, wenn jetzt irgendwo anders eine Konferenz stattfindet, dass der Tim einfach dorthin fährt und diese Sondersendung, deswegen hat er wahrscheinlich auch diese Bezeichnung oder dieses Branding so gewählt, dass es übertragbar ist auch auf andere Konferenzen, dass er jetzt halt sagt, okay, die Sondersendung startet jetzt morgen von Konferenz XY. Hast du auch diese Vermutung, dass dieses Projekt so weitergetragen werden soll? Gute Frage. Aus dem Grund heraus, ich habe mich natürlich auch gefragt, wieso macht man für das extra eine eigene Webpage mit eigener Domain und allem drum und dran für nur das? Eben, das war meine Idee. Sondersendung ist ja ein genialer Titel. Wieso, dass diese Domain noch frei war? Und ja gut, die hatte wahrscheinlich schon ewig reserviert oder sowas, weil das ist ein genialer Titel. Ich habe auch das Gefühl, also die Vermutung, dass es da wahrscheinlich noch mehr gibt. Also das nächste wäre ja dann der CCC-Geschichte, oder wo er wahrscheinlich auch dabei sein. Vielleicht kommt da auch was. Also ich bin gespannt, und wenn das in dieser Qualität auch wieder kommt, also ich werde mir das reinziehen. Also ich habe die Sondersendung im Podcatcher und bin gespannt, wenn da wieder was auftaucht. Mir gefällt's. Also ich vermute, das ist übertragbar. Also das ist ja übertragbar, und deswegen vermute ich, das wird auch auf weiteren Veranstaltungen so weitergeführt werden. Und ich hoffe es, dass es so, weil es mir jetzt gut gefallen hat. Die Hörsuppe, also Christian hat ja den Fast Forward Podcast, den habe ich natürlich auch gehört. Das hat ja scheinbar nicht ganz so geklappt, also nicht, weil der Podcast nicht gut war, aber Christian hatte da einige Probleme mit dem Auto und, naja, diverse Geschichten. War spannend, so ein bisschen eine Art Reisebericht mitzubekommen. Mich hätte natürlich von Christian mehr erwartet, was er von der Republika eigentlich gehalten hätte, und so seine Eindrücke und so weiter hätte mich wahnsinnig interessiert. Das kam leider ein bisschen weniger rüber, aber ja, vielleicht das nächste Mal. Wen ich aber total vermisst habe oder ich irgendwo nicht mitbekommen habe, ist Florian. Florian hat doch auch irgendwo da groß etwas aufgezogen. Kann ich ein bisschen was zu erzählen? Habe ich verpasst, also bitte klär mich auf. Ja, ich stehe ja mit Florian so etwas enger in Kontakt wie du wahrscheinlich, nehme ich an. Und wir telefonieren halt öfter mal. Und es sieht so aus, dass es ein paar kleine Interviews gab, auch von den Wikigeeks und von ein paar anderen Podcastern. Das wird demnächst im Daily Coffee Break eingespielt werden. Und es gab ja diese Randgruppenveranstaltung, dieser Randgruppen-Podcast im St. Oberholz. Die Veranstaltung war wohl auch relativ gut, was ich so persönlich von ihm mitbekommen habe, was er mir erzählt hat. Und da wird es wahrscheinlich auch noch eine Aufbereitung geben zu dieser Veranstaltung oder zu diesem kleinen Treffen. Da waren ja auch, da war ja der Christian von der Hörsuppe dabei, der Markus Richter, also Monoxid, war bei der Veranstaltung dabei. Wann fängt er eigentlich wieder mit dem Daily Coffee Break an? Ich vermisse da irgendwie neue Folgen. Er wollte eigentlich schon den Montag nach der Republika starten. Kannst du den nicht genau sagen? Ich vermute, das liegt so in meinem Bauchgefühl, das ist jetzt keine definitive Aussage oder keine bestätigte Aussage, dass es nach Pfingsten weitergehen wird. Das ist meine Vermutung. Also im Moment ist er wohl etwas im Stress. Er hörte sich auch nicht so gesund an. Er hörte sich etwas heiser an am Telefon. Und dann sagte er mir nur so, ja, 8 Tage Konferenz, das zerrt schon an den Kräften. Haben wir noch Themen? Nein, also ich nicht. Gut, dann hören wir auf. Ich möchte mich ganz herzlich bei unserem Gast bedanken. War toll, dass du da warst, und hoffe natürlich, dass du bald wieder reinschaust. Ich bedanke mich und viel Spaß. Bedanke mich natürlich auch recht herzlich bei Tobi. Ich bedanke mich bei Raiden. Ich wünsche Ihnen gute Besserung. Ja, von meiner Seite auch. Alles Gute an Raiden, und ich hoffe auch, dass Martin irgendwann wieder mal auftaucht und nicht im Microsoft-Universum untergegangen ist. Und ich freue mich auf die nächste Sendung, die sich nicht um Werbung dreht und auch weniger Werbung drin haben wird, und wünsche allen Hörern weiterhin viel Spaß beim Podcast hören. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Magazin von Podunion. Die Podcast Community.